So, herzlich willkommen zur Veranstaltung Was tun gegen die Dämonisierung der Palästinenser-Solidarität. Wir haben hier zwei Referenten für die Veranstaltung heute. Das ist einmal Ahmed, ganz rechts außen, in der linken Neukölln aktiv, in der Palästina-Community und in der Bewegung aktiv und arbeitet auch als Rechtsanwalt gegen Raumverbote. Und dann haben wir Ramses aus Siegen. Er ist im SDS in Siegen aktiv, auch in der Palästina-Bewegung sehr aktiv. Genau, und ihr beide werdet jetzt zur aktuellen Situation und zu der hier in Deutschland auch sprechen. Ne? Okay, dann würde ich bitten, wer fängt an von euch beiden? Ich würde dann, denke ich, anfangen. Okay. Ja, genau. Ich möchte das eher kurz halten jetzt, aber wir sollten schon so ein bisschen auch über die Lage vor Ort reden, denke ich, um BDS auch richtig einordnen zu können und die Palästina-Solidarität hier in Deutschland und vor welchen Problemen sie eigentlich steht. Genau, also wenn wir uns eigentlich die Lage vor Ort anschauen, sowohl historisch als auch aktuell, dann fällt vor allem erstmal eine krasse Diskrepanz so zu der Perspektive hier aus Europa, beziehungsweise vor allem aus Deutschland, auf den sogenannten Nahostkonflikt auf im Vergleich zu den Tatsachen vor Ort und den Facts on the ground sozusagen. Ja? Aus Sicht der betroffenen Palästinenserinnen und Palästinenser ist eigentlich immer sehr klar gewesen, dass wir hier von einem kolonialen Konflikt ausgehen. Das war nicht nur aus der Sicht sehr, sehr klar, sondern anfänglich und auch bis heute eigentlich noch, vor allem auch aus Sicht der zionistischen Führung. Es hat sich nur ein bisschen geändert, wie man das nach außen hin darstellt. Das hat mit verschiedenen Sachen zu tun, aber wenn wir uns jetzt angucken, wie Ende des 19. Jahrhunderts eigentlich noch so das zionistische Selbstverständnis offen dargelegt wurde, dann sehen wir beispielsweise, dass die zionistische Weltorganisation Abteilungen hatte wie die Kolonisierungsabteilung oder den jüdischen kolonialen Trust. Trust ist sowas wie Dachverband. Und das sehr offen kommuniziert hat, einfach auch weil es noch eine Zeit war, wo Kolonialismus jetzt nicht irgendwie als was Schlechtes gegolten hat, sondern eher ein prestigelastiger Begriff war. Und dass führende zionistische Denker wie Herzl beispielsweise dann auch von dem jüdischen Staat als so eine Art Block im Hort der Barbarei des Ostens so gesprochen haben, der da europäische Interessen vertreten kann. Also wirklich eine sehr koloniale Perspektive und das auch offen so geäußert hat. Das änderte sich zunehmend, als eigentlich die zionistische Bewegung und Israel als Staatsprojekt mehr und mehr so das letzte noch aktive europäische siedlerkolonialistische Projekt wurde, das auch im europäischen Diskurs entstanden ist. Wenn wir aber jetzt gucken, also auch selbst in deutschen Medienberichten ist ja heute häufig so die Sprache zum Beispiel von Siedlern in der Westbank, so, was auch problematisiert wird teilweise. Aber also Siedler auf Französisch heißt Colon und daher stammt im Prinzip auch der Begriff Kolonialismus. Dass Siedler eben in Land eingepflanzt werden und die einheimische Bevölkerung mehr und mehr verdrängt wird oder ausgebeutet wird. Genau, also diese Verdrängung und Ersetzung, das Ersetzen der einheimischen palästinensischen Bevölkerung bleibt auch eigentlich so der Hauptaspekt des Zionismus. Allerdings war auch schon immer historisch ein gewisser Hybridcharakter da, also dass man zum einen die Verdrängung hat, zum anderen aber auch die Ausbeutung der einheimischen Arbeit. Das sieht man heute an so wirklich skurrilen Zusammensetzung, wie das eigentlich die Palästinenser im Westjordanland die modernen Straßen für die Siedler bauen, die sie ersetzen sollen sozusagen. Ne? Also ihre Lohnarbeit wird sozusagen ausgebeutet für das Projekt, sie im Endeffekt zu verdrängen und ethnisch zu säubern. Das hat eigentlich als größeres Projekt schon in den 1920er Jahren angefangen. Beispielsweise mit der Jisril-Ebene, dass man die palästinensischen Bäuerinnen und Bauern vertrieben hat und so sein flächendeckendes Momentum nochmal gewonnen 1947, 48 so mit und vor der Staatsgründung, dass die palästinensische Bevölkerung flächendeckend vertrieben worden ist. Und so die Hauptorgane waren beispielsweise in vorstaatlichen Zeiten die Histadrut, die auf einer Dreierdoktrin bestand, jüdischer Boden, jüdische Produkte und jüdische Arbeit und eben auch die Palästinenser da aus dem Produktionsprozess rausgehalten hat. Das alles ist in der heutigen Situation geendet, vor allem auch seit der Besatzung 67 vom Gazastreifen, der Westbank oder auch den Golanhöhen. Dass egal, wo die palästinensische Bevölkerung sich eigentlich befindet, sie immer ein unliebsamer Fremdkörper für die israelische Regierung geblieben ist. Also im offiziellen israelischen Staatsgebiet lebende Palästinenserinnen, die haben nicht alle eine israelische Staatsbürgerschaft, aber so 20% der israelischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind palästinensisch stämmig. Und im Prinzip gibt es schon auf dem Pass eine Unterteilung. Also Israel vergibt in dem Sinne keine israelische Nationalität, sondern die Nationalität ist entweder Jude oder Araber, Druse, andere. Ja, und genau, also es ist auch schwer von einem Staatsgebiet vielleicht zu reden, weil Israel auch keine Verfassung in dem Sinne hat und keine Staatsgrenzen auch festlegt in der Verfassung. Aber diese Spaltung der Nationalitäten macht es eigentlich dem israelischen Staat und der Regierung auch möglich, über 65 diskriminierende Gesetze zu erlassen, die explizit und implizit die arabische Bevölkerung beispielsweise da diskriminieren und benachteiligen. Das sind so die neuesten Zahlen, über 65 von Adala, so der israelischen Menschenrechtsorganisation, die auf die arabische Minderheit schaut. Genau, also gesetzlich hat sich das nochmal so ein bisschen manifestiert in der letzten Zeit. In dem sogenannten Nationalitätengesetz, Nationalstaatengesetz wird manchmal im deutschen Sprachgebrauch anders bezeichnet, in dem wirklich explizit gesagt wird, dass der israelische Nationalstaat das jüdische Volk und das jüdische Volk alleine repräsentieren will. Ja, und die jüdische Nation quasi. Und das erklärt sich vor dem Hintergrund, dass die Nationalitäten auch aufgeteilt sind. So viel zu der Situation unter dem israelischen Staat selbst. Allerdings muss man ja auch sagen, dass beispielsweise auch das Westjordanland de facto unter dem israelischen Regime, unter der Herrschaft des israelischen Regimes besteht, weil auch dort bleibt Israel die Besatzungsmacht, die eben die politische Kontrolle ausübt. Dort gibt es eben dann auch zwei verschiedene Gesetzessysteme, während jüdische Siedler beispielsweise vor das Zivilrecht kommen, werden Palästinenser vor Militärrecht eben quasi genommen und werden so gut wie immer eigentlich über 99% der Fälle auch verurteilt oder direkt eben ohne Verurteilung oder auch nur irgendeine Anklage in Administrativhaft genommen. In dieser Administrativhaft befinden sich zum Beispiel auch jährlich so 500 bis 700 palästinensische Kinder. Also es gibt auch Inhaftierung von Minderjährigen so ab 12 Jahre. Und dort findet auch systematische Folter jeglicher Natur eigentlich statt, ob physisch, psychisch, sexualisiert. Genau. Das ist das eine. Zum anderen, also es gibt ganz, ganz viele Systeme eigentlich in der Westbank, auch was die Wasserverteilung angeht, da hört man in Deutschland schon mal ein bisschen mehr. Die ist natürlich auch ein Resultat der politischen Machtverteilung und Israel kontrolliert die im Endeffekt. Das kommt dann dazu, dass der tägliche Wasserverbrauch bei der palästinensischen Bevölkerung im Westjordanland eigentlich ein Drittel so im Vergleich zum Beispiel von israelischen Städten ist. Und im Jordantal ist es noch viel heftiger. Das sind 20 Liter so pro Kopf der Wasserverbrauch und die WHO empfiehlt 100 Liter pro Kopf täglich. Also das sind schon extreme Verhältnisse und jeder, der mal im Westjordanland war, hat das vielleicht mal gesehen, so diese schwarzen Kanister auf den Dächern der palästinensischen Bevölkerung und dann im Vergleich wirklich diese hochmodernen israelischen Siedlungen, wo mit Wasserknappheit oder Elektrizität überhaupt keine Probleme bestehen. Ja, vielleicht noch kurz zum Gazastreifen. Also der befindet sich unter einer Blockade zu Luft, zu Wasser und am Boden und ist in jeder Hinsicht im Prinzip belagert und besetzt. da stellt sich natürlich eine wirklich horrende Situation für die Menschen. Über 97% des Wassers sind für menschlichen Konsum untauglich. Der Import und Export wird komplett über Israel geregelt und kontrolliert. Beispielsweise macht Israel fest, wie viel Kalorien auch überhaupt in den Gazastreifen kommen können. Nicht mehr im Prinzip als ungefähr 2270 Kilokalorien pro Kopf. Und wenn Fischer beispielsweise schon über wenige Meilen hinaus fischen, dann werden die von der israelischen Marine beschossen, obwohl das so die Hauptnahrungsquelle auch der Bevölkerung dort ist. Die drei Angriffskriege der letzten Jahre haben das natürlich nochmal verschlimmert, die Situation da, die so schrecklich ist, dass die Menschen eigentlich schon an die Grenze gehen und in Massenprotesten irgendeine Form von Menschenrechten oder Leben fordern. Dann haben wir auch noch Millionen von Flüchtlingen außerhalb, die eben durch diese Praktiken der ethnischen Säuberung vertrieben worden sind und denen bis heute ihr Rückkehrrecht verwehrt bleibt. Gleichzeitig herrscht aber in Israel ein sogenanntes Rückkehrgesetz, was es eben nur denen erlaubt, die Israel nach eigener Hoheitsdeutung als jüdisch definiert, die eben jederzeit nach Israel kommen dürfen. Während aber die Palästinenserinnen und Palästinenser, die von dort vertrieben wurden, das gleiche Recht aber nicht in Anspruch nehmen dürfen. Das ist so die Situation. Die palästinensische nationale Bewegung hatte eigentlich sehr viele verschiedene Taktiken im Verlauf der Geschichte genutzt, um dagegen vorzugehen. Beispielsweise mit dem Militantenkampf, vor allem damals durch die linken Strömungen, wie die PFLP hochgehalten worden ist, der aber meistens so auf palästinensische Guerillas beschränkt blieb und deswegen auch in gewisser Weise in eine Sackgasse geführt hat. Dann gab es auch diplomatische Verhandlungen als Bemühungen, vor allem so die Oslo-Abkommen, die eben sich heutzutage sehr katastrophal abzeichnen, vor allem die Situation in der Westbank mit der Palestinian Authority als quasi Helfershelfer auch des israelischen Staates, muss man, denke ich, so sagen, durch die Kollaboration. Und auch da hat sich das eben schon abgezeichnet, so während der Verhandlungen, dass es hier eigentlich auch um Feigenblatt geht, um die Kolonisation weiterzutreiben und dass dieser sogenannte Friedensprozess im Prinzip auf dem Boden sich ganz anders geäußert hat. Das haben schon viele gesehen und da muss man auch nochmal klar sagen, so die Situation auf dem Boden, die haben vor allem so dieser liberale, linke, zionistische Flügel unter Rabin und Shimon Peres vorangetrieben. In den 80ern und 90ern, also da würde ich eben genau wie bei dem Nationalitätengesetz oder so jetzt nicht von einer krassen Rechtsentwicklung im israelischen Staat oder in der israelischen Politik reden, weil diese Verhältnisse hat es eigentlich auch immer schon gegeben und ich denke, das liegt daran, dass es tatsächlich auch ein kolonialer Konflikt im Kern ist und dass da so die politischen Unterschiede, die es durchaus gibt, aber relativ marginal sind, wenn es um die Behandlung der palästinensischen Bevölkerung geht. Genau. Dann hat sich eben infolgedessen, also der militante Kampf hat nicht funktioniert, die diplomatischen Verhandlungen haben nicht funktioniert, in einer Situation in der palästinensischen Zivilgesellschaft einen Aufruf gebildet und eine Bewegung 2005, die sich eben BDS genannt hat. Und die sich an dem südafrikanischen Modell quasi gegen die Apartheid orientiert hat, was auch eine internationale Boykottbewegung war, die eben das Apartheidsregime in Südafrika angegriffen hat. Das wurde von über 170 verschiedenen Organisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen in Palästina auch unterzeichnet. Da waren beispielsweise Gewerkschaften dabei, alle politischen Parteien, verschiedene Graswurzelbewegungen, Frauenorganisationen etc. Also es war wirklich ein sehr breites Bündnis, was diese Forderungen unterstützt hat und die orientieren sich maßgeblich eigentlich am internationalen Völkerrecht und an drei Forderungen. Die erste ist das Ende der Besatzung und Kolonisierung. Die zweite ist die rechtliche Gleichstellung der Palästinenserinnen und Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft, die in Israel leben. Und die dritte und nicht minder wichtige ist die Einhaltung der UN-Resolution, ich glaube 194 ist es, ja, genau, zum Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge. Das sind so die drei Forderungen. Und ich denke, dass das vor allem auch ein Resultat ist, so an die internationale Gemeinschaft und verschiedene Organisationen zu appellieren, dass eben aus diesen beiden Sackgassen so ein bisschen Schlüsse gezogen worden sind. Also einmal, dass der militante Kampf so rein auf palästinensischer Ebene nicht funktioniert hat, sondern man sich international orientieren musste. Zum anderen aber auch, dass die diplomatischen Verhandlungen mit den Regierungen selbst und vor allem da den imperialistischen Akteuren wie den USA nicht zum Erfolg führen konnten und dass man auch daraus Rückschlüsse gezogen hat und eher auf die Zivilgesellschaft in den anderen Ländern eingegangen ist und an die appelliert hat. Man muss auch ganz klar sagen, auch aus sozialistischer Perspektive ist natürlich keine dieser Forderungen in irgendeiner Weise abzulehnen oder sonst was. Und ich glaube, wir können auch international sehen, auch in Deutschland, vielleicht können wir da später noch drüber ins Gespräch kommen, dass es BDS vor allem gelungen ist, eine Diskursverschiebung so ein bisschen zu erreichen. Und zwar wird nicht mehr irgendwie nur so die zwei Seiten und es ist so kompliziert geredet, sondern es wird wirklich über konkrete Menschenrechtsverletzungen, von denen ich gerade mal einige aufgeführt habe, so gesprochen. Und es wird wirklich darüber gesprochen, was passiert da eigentlich, was sind die konkreten Angriffe auf die Menschenrechte der palästinensischen Bevölkerung. Und ich glaube, dass das gerade auch in Deutschland wirklich eine Chance ist, darüber zu reden und dass wir da eben drüber sprechen müssen. Zu den Angriffen, da werden wir gleich auch noch mehr zu hören, aber das ist eben vor allem, das sind ganz ähnliche Angriffe, die eigentlich auch gegen die Anti-Apartheid-Bewegung gegen Südafrika kamen. Und um das nochmal klar zu sagen, wenn das nicht hier so rausgekommen ist von dem, was ich erzählt habe, also das sind klar alle Palästinenserinnen und Palästinenser, die unter den verschiedenen Bedingungen, egal wo leben, leben unter materieller Apartheid. Ja? Das ist faktisch so. Dann sehen wir ähnliche Gegenargumente eigentlich. Ja, das schadet ja nur den palästinensischen Arbeitern selbst. So den Arbeitern, die modernen Straßen für die Siedler bauen, die sie dann verdrängen, so zum Beispiel, denen wird da massiv mit geschadet. Oder eben, ja, das entzweit so die beiden Völker, als wäre es nicht schon längst durch den Zionismus passiert, historisch. Ne? Genau, in Deutschland sind wir, glaube ich, noch an einem anderen Punkt, weil das ist, da geht es eigentlich nur um den Vorwurf des Antisemitismus. Und ja. Da würde ich gerne drüber diskutieren, wie wir da taktisch hier vorgehen können. Wir müssen immer bedenken, denke ich, dass der Einsatz für die Palästina-Solidarität und gegen die Kriminalisierung von beispielsweise BDS auch immer mit einem Kampf gegen Rassismus einhergeht. Und das zeigt zum Beispiel das Beispiel vom Kulturfest oder auch diese Kriminalisierung und Ausgrenzung der palästinensischen Gruppen sehr deutlich, dass sie einfach aufgrund ihrer Ethnie daraus gedrängt werden oder dass Muslime auch generell mit einem Antisemitismusvorwurf behaftet sind. So, das ist ja halt die rechte rassistische Ideologie so und die Vorurteile, ne? Und wir sehen, wie fatal das ist tatsächlich in Halle, dass auch über diesen antimuslimischen Rassismus, der hier staatstragend und hegemonial ist, immer so der Antisemitismus unterm Deckmantel mitkommt, ne? Und die Rechten den besser etablieren können. Zum Antisemitismusvorwurf als solchem, also da würde ich auch nochmal sagen, also natürlich gibt es da auch eine von der israelischen Regierung organisierte Kampagne, ich glaube aber eher in anderen Staaten, also beispielsweise in England oder so, wie AJ, also Al Jazeera oder so, Dokumentationen auch dargestellt haben. Ich glaube, dass der in Deutschland halt einfach nicht so nötig ist aktuell. So, da machen andere die Drecksarbeit schon freiwillig sozusagen, ja. Wie zum Beispiel die Ruhrbarone, die im Kampf gegen BDS immer sehr stark waren und da Artikel gepostet haben. Und ja, natürlich, solche antideutschen Strömungen sind im Endeffekt eine Kapitulation vor deutschen Herrschaftsverhältnissen und Ideologien und vorm Kapital. Aber genau das bieten ja eigentlich die neuen Bewegungen auch ein bisschen an, dass denen die Legitimationsbasis entzogen wird. es sind wieder Bewegungen da, die progressiv besetzt sind und sein können. So, es gibt diese solidarische sozialistische Alternative. Ich glaube, wir können das besser darstellen, dass die auch falsch liegen mittlerweile. Zur taktischen Frage auch innerhalb der Linken. Erstens mal würde ich erst mal über den Hebel der Meinungsfreiheit gehen, gerade aktuell. Weil das ist das, wo wir im Moment aktiv werden können in diesen Kontexten. Zweitens, das wäre dann erst der nächste Schritt, könnte man dann wirklich auf die Menschenrechte auch eingehen und auf die Forderungen von BDS, die wirklich Sinn machen. Ich glaube, wir sollten viel mehr, ich meine, Marx 21 hat da viel getan als Netzwerk auch in der Linken, aber ich glaube, wir sollten viel mehr auch die Verbindung mit BDS-Aktiven suchen, weil die eine unglaubliche Unterstützung in der Diskussion innerhalb der Linken auch sein können. BDS hat immer wieder gezeigt, dass sie auch national kontextsensibel agieren können. Beispielsweise hier im deutschen Raum durch ein wirklich Top-Statement gegen Nazis in der BDS-Bewegung und gegen rechte Strömungen. Dass die abgelehnt werden und jede Form von Rassismus inklusive Antisemitismus bekämpft wird von der BDS-Bewegung. Zum Beispiel könnte uns das helfen gegen diesen SS-Vorwurf, der wirklich als lächerlich wahrgenommen wird. So. Aber zum Beispiel im deutschen Kontext könnte man mit BDS-Aktiven reden, dass die da vielleicht ein Statement zu raushauen. Ne? Also rein für den deutschen Kontext, weil in der anderen internationalen Welt so spielt das keine Rolle, da lacht man über sowas. Also wirklich. Zum letzten Punkt noch die kurdisch-palästinensische Situation und die Verknüpfung der Solidaritätsbewegung von zwei nationalen Befreiungskämpfen. Ich glaube, das spielt so ein bisschen mit unserem Kampf in Bewegungen generell eine Rolle. Also erstens glaube ich, es gab schon Verknüpfungen, selbst hier in Deutschland gibt es auch aktuell zum Beispiel der antikoloniale Monat, wo Palästina und Kurdistan Thema sind. Zweitens glaube ich, dass wir einfach auch die besseren Argumente haben, rein faktisch. Egal, was diese rechten Propagandisten wie Netanyahu und Erdogan erzählen rhetorisch, die Fakten auf wirtschaftlicher Ebene sind ganz klar. Die Türkei ist regional der wichtigste Handelspartner Israels und 2019 im März war eigentlich so die höchste Exportrate mit 453 Millionen US-Dollar erreicht, so historisch zwischen Türkei und Israel unter Erdogan und Netanyahu. Also die können erzählen, was die wollen. So israelische Drohnen ermorden Kurden. Die M60-Panzer, die gerade durch Rojava fahren, die sind auch israelisch modernisiert. Das Kerosin in den F-16s, was die Bevölkerung in Gaza bombardiert, ist in der Türkei hergestellt. Die Armeestiefel etc. auch unter anderem. Ja. Wir haben einfach die besseren Argumente, aber das wird auch teilweise gemacht. Beispielsweise wir in Siegen hatten Schilder Freiheit für alle unterdrückten Völker, Free Palestine, Free Kurdistan auf den kurdischen Demos und in den Bewegungen. Bei Linksjugend Solid NRW gab es jetzt ein Mega-Eklat, weil da ein Banner hochgehalten wurde, Palästina, Kurdistan, Intifada, Serhildan. Und ich glaube, wir müssen diese Verknüpfungen verstärken. Die Angriffe werden kommen und die werden hart sein, aber das zeigt, dass sie genau davor Angst haben, dass wir die Kämpfe der Unterdrückten verbinden und dafür einstehen.